Three Nights und eine Priest schlafen unter einem Baum. Die Pecos so flauschig weich schlafen, kuscheln sie sich aneinander. Echo auf Abwägen. Das Peko steht auf und geht allein den Mond entgegen. Peko auf Abwägen. Das Peko trifft eine Schnecke, eine Ammonite. Peko auf Abwägen. Das Peko sieht herab, beobachtet die Ammonite. Sie schläft. Peko auf Abwägen. Peko auf Abwägen. Das Peko klopft an das Häuschen, die Ammonite. Streck den Kopf raus, hey, hey, Kleines, was machst du hier? Es ist gefährlich, mitten auf dem Weg zu liegen. Die Ammonite antwortete, sie habe es ist nicht geschafft, innerhalb eines Tages diesen Weg zu überqueren. Das Peko zögert nicht lange, nimmt die Ammonite und trägt sie auf die andere Seite. Das Peko stolz, etwas Guten getan zu haben, geht es weiter. Salata auf, die Neid erwachen, die Neid erwachen. Was? Song? Geuer! Wo ist mein Peko? Peko auf Abwägen. Peko auf Abwägen. Das Peko ist weg, das Peko ist weg. Zwei Neids reiten durch den Wald. Peko auf Abwägen. Finden das fehlende Peko. Sie trauen ihren Augen nicht. Peko, Peko, es ist weg. Peko auf Abwägen. Peko auf Abwägen. Da sitzen doch tatsächlich 19 Ambernats auf einem Peko. Das Peko trägt auf dem Kopf einen Helm mit der Aufschrift Taxi. Alleine durch die Welt von Ragnarok online. Sandra, die Kafra, war lange einsam. Traf ein Genetik, glücklich lebten sie in den Wäldern von Einbruch. Der Genetik starb im Kampf gegen einen MVP. Sandra, in ihrer Trauer ging sie ins Kloster. Peko auf Abwägen. Sandra wurde Priesterin, Sandra wurde Heilpriesterin und war unterwegs mit denen Knights. Peko auf Abwägen.